Das Verhalten der Herren von Kahr, von Losso und von Seisa nach dem 4.11.1923 wirkte sich nun derart auf uns aus, dass wir glaubten, es fehle den drei Herren die Entschlusskraft zum Absprung, es wären noch nicht dazu die 51% Sicherheit da, die Herr von Losso hierfür für erforderlich hielt. Adolf Hitler sagt in seiner Prozessrede vom 26.02.1924: Nun ist es selbstverständlich, wenn ein Mann nicht den Mut findet, loszubrechen, kann er auch den anderen nicht sagen, dass sie losbrechen sollen. Wir mussten aber der Überzeugung sein, dass die Herren nur auf einen Anstoß warten, unsere Leute und die öffentliche Meinung drängten. Die Herren Losso und Seisa wollten ja auch nur eine Verbreiterung der Basis. Wir waren also überzeugt, hier wird nur gehandelt, wenn zum Wollen der Wille kommt. Es blieb daher nur die einzige Möglichkeit, selbst den Anstoß zu geben. So entstand am 7.11. in Adolf Hitler der Entschluss zum Handeln, das heißt, die drei Herren zum Absprung zu bewegen und dazu die Versammlung zu benutzen, die Herr von Kahr für den 8.11. auf 8 Uhr abends in den Bürgerbräukeller einberufen hatte, um auf ihr selbst, wie ich es nachträglich festgestellt hatte, die römische Unternehmung, die am 12.11. beginnen sollte, einzuleiten. Natürlich wusste ich, dass jederzeit irgendein Handeln Adolf Hitlers möglich war. Dazu war mein Verkehr mit den Führern des Völkischen Kampfbundes eng genug. Einzelheiten kannte ich nicht und brauchte ich auch nicht zu kennen. Adolf Hitler konnte wissen, dass ich gewillt war, mit ihm und den Herren von Kahr, von Losso und von Seisa in die Führung der gegen Berlin gerichteten Bewegung, und zwar als Führer der Nationalarmee, einzutreten, eine Stellung, die mir den Einfluss sichern würde, Unheil zu verhüten und die deutsche Volksschöpfung zu fördern. Adolf Hitler schildert in seiner Rede sein Handeln in der Versammlung am 8.11.1923 wie folgt: Ich ging um 8 Uhr in den Bürgerbräukeller und bemerkte, dass so große Menschenmassen das Lokal umstanden, so dass man meinen konnte, der Polizei sei unsere Sache zu Ohren gekommen. Der Saal war überfüllt und es sollte versucht werden, die Herren Kahr, Losso und Seisa zu bitten, herauszukommen. Die äußeren Umstände schienen so, dass eine Erschwerung eintreten könnte. Ich ging deshalb in die Vorhalle zurück und sagte zu Schäubner, er möge sofort zu Ludendorff fahren und ihn in Kenntnis setzen. Dann ersuchte ich einen Polizeibeamten, die Straße räumen zu lassen, da Unruhe im Saale entstehen könnte. Ich ging um 8.34 Uhr mit 3 Mann meiner ständigen Begleitung in den Saal. Ich ging hinein und verschaffte mir durch einen Pistolenschuss Ruhe. Dass ich diesen Schuss abgeben musste, liegt in der Natur der Sache, und nur ein Herr, der seine Reden von Konzepten abhielt, die andere verfasst haben, könnte so etwas nicht verstehen. Ich ließ dann Kahr, Losso und Seisa herausbitten. Kahr, Losso und Seisa wurde sofort die Zusicherung für ihre Sicherheit und Person gegeben. Kahr war so geknickt und gebrochen, dass er mir aufrichtig leid tat. Es war mir innerlich leid, dass ich zwei Offiziere so aus dem Saal führen musste. Die paar Sätze aus unserer Unterredung im Nebenzimmer sind zum Teil gefälscht, zum Teil aus dem Zusammenhang herausgerissen. Inzwischen war Schäubner Richter bei mir eingetroffen. Er unterrichtete mich, die Bombe war geplatzt, die Tat war geschehen. Ich war freudig erregt. Wir fuhren in schneller Fahrt in den Bürgerbräukeller. Ich begrüßte Adolf Hitler, der mich in das Zimmer führte, in dem die drei Herren sich aufhielten. Ich bat um ihr Mitwirken. Adolf Hitler sagte über mein Zusammentreffen mit den Herren aus: Alle waren tief ergriffen. Losso und Seisa hatten Wasser in den Augen. Losso sagte zu Ludendorff: Exzellenz, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Er reichte ihm die Hand. Es war ein Augenblick, in dem alles ruhig war. Seisa, ebenfalls auf das Tiefste ergriffen, reichte Ludendorff die Hand. Die beiden redeten nochmals mit Kahr, der sich zunächst sträubte. Darauf sagte Kahr: Gut, aber wir sind doch alle, wie wir hier sind, Monarchisten. Ich kann die Landesverweserschaft nur annehmen als Statthalter der Monarchie. Als Handschlag und Wort getauscht waren, nahmen Adolf Hitler und ich an, dass die Herren von Kahr, von Losso und Seisa nun auch, nachdem ihnen zum Absprung verholfen war, den Willen zum Handeln in dem uns ursprünglich dargetanen Sinne gewonnen hatten. Dass sie indes ganz anderes vorhatten, wussten wir nicht und konnten es nicht wissen. Wir begaben uns auf Bitten Adolf Hitlers in den übervollen Saal und bestiegen das Podium. Jeder sprach einige Worte, ich führte aus. Ergriffen von der Größe des Augenblicks und überrascht stelle ich mich kraft eigenen Rechts der deutschen nationalen Regierung zur Verfügung, und es wird mein Bestreben sein, der alten schwarz-weiß-roten Kokarde ihre Ehre wiederzugeben, die ihr die Revolution genommen hat. Es geht heute um das Ganze. Es gibt für keinen deutschen Mann, der diese Stunde erlebt hat, ein Zaudern. Es gibt nur Hingabe ohne Zaudern mit vollem deutschen Herzen. Diese Stunde bedeutet einen Wendepunkt in unserer deutschen Geschichte, einen Wendepunkt in der Weltgeschichte. Gehen wir nicht in Hurra-Stimmung, sondern mit tiefem sittlichen Ernst und überzeugt von der ungeheuren Schwere unserer Aufgabe und durchdrungen von dem Verantwortungsgefühl gegenüber unserem Volke an unsere Arbeit. Wenn wir reinen Herzens diese Arbeit tun, deutsche Männer, ich zweifle nicht daran, der Herrgott im Himmel, wenn er sieht, dass endlich wieder deutsche Männer da sein, er wird mit uns sein. Andere Lesarten dieses Vortrages sind nachträglich entstanden. Darauf gingen wir in das Zimmer zurück. Adolf Hitler verließ uns. Ich blieb mit den Herren allein. Es ist mir ein Vorwurf gemacht worden, dass ich die Herren bat, zu ihren Ämtern zu gehen, um im Sinne der von ihnen übernommenen Aufgaben zu wirken und zunächst einmal die ihnen unterstellten Behörden und Truppen aufzuklären und bereitzustellen. Mir war bewusst, dass in ihren Behörden und vornehmlich in ihrer nächsten Umgebung Männer waren, die durchaus dem Kampfbund und mir feindlich gesonnen waren. Sie hätten Weisungen nie ausgeführt, die etwa unter Zwang durch den Fernsprecher oder schriftlich von den drei Herren gegeben worden wären. Nur deren freiwilliges Eintreten konnte uns die Mitarbeit der bayerischen Staatsgewalt, der bayerischen Polizei und der bayerischen Wehrmacht sichern. Wurde deren Einsatz mit starkem Willen gepaart, so war ein Widerstand im Norden nicht zu erwarten, des war ich gewiss, und zwar auch aus meinen Erfahrungen der Kapp-Tage. Es wäre bei dieser Voraussetzung nicht zum Kampf der Reichswehr gegen Reichswehr gekommen. Die Regierung in Berlin wäre verschwunden. Die Kampfbünde selbst hatten nicht genügende Kampfkraft. An einen Verrat der Herren habe ich damals nicht gedacht. Es hätte auch solche Befürchtung gar nichts genutzt. Wir waren nun einmal auf die freiwillige Mitarbeit der zum Absprung veranlassten Herren angewiesen. Adolf Hitler hat recht, wenn er nach der Machtübernahme ausgeführt hat, dass das Unternehmen nicht genug eigene machtpolitische Grundlage gehabt habe.